B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Christina Teuthorn und dem Auftritt, der diese Woche mit Spannung erwartet worden ist. Denn EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso wollte eigentlich den europäischen Barack Obama geben. Mit einer Premiere, der ersten präsidialen Rede zur Lage der Europäischen Union. Unter diesem Motto spricht der US-Präsident im Kongress. Barroso trat vors Europäische Parlament. As I look back at how we have reacted, I believe we have withstood the test. José Manuel Barroso äußerte sich zur Finanzkrise. Wenn er sich anschaue, wie die EU reagiert habe, dann müsse er feststellen, Europa habe den Test bestanden. Viele finanzpolitische Details nannte der Kommissionschef. Der große Wurf ist dem Präsidenten mit der Rede an seine Union aber nicht gelungen, sagten viele Abgeordnete. Und das meint auch die BR-Brüssel-Korrespondentin Birgit Schmeitzner. Eine Rede zur Lage der Europäischen Union. Das klingt wichtig. Das erinnert an die USA, wenn sich dort das Staatsoberhaupt, also Obama, regelmäßig via Fernsehen an die Bevölkerung richtet. Doch diese Fußstapfen sind groß, zu groß für den Chef der EU-Kommission José Manuel Barroso. Sicher, er führt die EU-Kommission, die Hüterin der europäischen Verträge, eine große Behörde mit Macht. Aber die Lissabon-Reform hat den Einfluss des Behördenchefs beschnitten. Der neue ständige Ratspräsident Herman Van Rompuy ist wichtiger und bewegt mehr, auch wenn er das ohne große Öffentlichkeit tut, die Kameras eher meidet. Ganz anders Barroso. Er ist für den großen Auftritt gemacht. Da blüht der kompakte Portugiese auf und scheint sogar etwas zu wachsen. Und er weiß auch eloquent zu reden. Ein großer Pluspunkt. Nur das reicht nicht, vor allem wenn man zu einem Fachpublikum redet, wie es die Europaparlamentarier sind. Sie merkten sehr schnell, dass Barroso Altbekanntes abhakte. Visionen? Fehlanzeige. Kein Wunder, dass das Fazit anschließend nahezu vernichtend ausfiel, und zwar parteiübergreifend. Da hieß es, alter Wein in neuen Schläuchen, verwalten statt gestalten, Worte statt Taten. Und man merkt, diese Zeit, diese wertvollen Arbeitsstunden am Vormittag hätte so mancher Abgeordnete lieber anders genutzt. Doch das war nicht drin, und das ist das eigentlich Fatale an der Grundsatzrede Barrosos im Europaparlament. Denn weil inhaltliche Substanz fehlte, also das Was, spricht man eher über das Wie. Will heißen, die beschämende Diskussion darüber, wie man die Reihen im Parlament garantiert vollbekommt. Fernbleibende Parlamentarier zu bestrafen, ihnen zum Beispiel das Sitzungsgeld zu kürzen, so ein Vorschlag ist hässlich und lässt den falschen Eindruck entstehen, nämlich, dass die Parlamentarier zum Arbeiten getragen werden müssen. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade in Straßburg Sitzungswochen ist bei vielen der Terminplan von morgens 8 bis abends 10 eng durchgetaktet. Barroso hätte gut daran getan, die niedrige Erwartungshaltung der Parlamentarier zu brechen, also wirklich neue Vorschläge zu bringen, sie mitzureißen, auch einmal Tacheles zu reden bei schwierigen Themen, etwa bei der Roma-Politik der Franzosen. Doch diese Chance hat Barroso verpasst. Eine staatsmännische Rede à la Barack Obama sieht anders aus. Birgit Schmeitzner kommentierte. Klare Worte zur Roma-Politik Frankreichs gab es dann aber doch vom Europäischen Parlament. Das hat die kollektiven Abschiebungen durch Frankreich und andere EU-Staaten als Grundrechtsverletzung verurteilt. Frankreich steht nun innerhalb der EU offiziell am Pranger. Die Parlamentarier haben in Straßburg mit großer Mehrheit eine Resolution gebilligt, in der die französischen Behörden und andere Länder aufgefordert werden, unverzüglich alle Ausweisungen von Roma zu stoppen. Aus Brüssel Peter Heilbronner. Die Mehrheit für eine Verurteilung der französischen Abschiebepraxis stand am Ende, dementsprechend groß auch die Erleichterung im Lager derer, die sich für eine harsche Reaktion an die Adresse Paris ausgesprochen hatten. And the result is 337-4. It's adopted. Zuvor war der Antrag der Konservativen im Hohen Haus abgeschmettert worden, der sich mit der schwierigen Lage der Roma im Allgemeinen, nicht aber mit den Massenausweisungen in Frankreich beschäftigt hatte, der CSU-Abgeordnete Manfred Weber. Wir würden gerne die Probleme besprechen, die wir mit der Roma-Minderheit haben und wie wir ihnen helfen. Doch dieses Manöver war dem Rest des Hauses zu durchsichtig, sich vor Sarkozys Ausweisepraxis zu stellen. Das wollte dann außer der eigenen Parteienfamilie doch niemand. Dementsprechend deutlich die Wortwahl in der Entschließung. Frankreich wird aufgefordert, alle Ausweisungen von Roma unverzüglich auszusetzen. In der Entschließung äußern sich die EU-Abgeordneten besorgt über die, so wörtlich, hetzerische und offen diskriminierende Rhetorik in der politischen Diskussion. Schon in der Debatte zu Beginn der Sitzungswoche in Straßburg war deutlich geworden, dass die Volksvertreter dem französischen Präsidenten und seiner Regierung die öffentlichkeitswirksamen Roma-Rückführungen nicht durchgehen lassen wollen. Inakzeptabel nannte der liberale Fraktionschef, der Belgier Guy Verhofstadt, dieses Vorgehen. Qu'est-ce qui se passe en France, selon moi, est inacceptable. Seit Anfang des Jahres hat die französische Regierung mehrere tausend Roma nach Rumänien und Bulgarien zurückgeschickt. Versüßt worden ist dieser unfreiwillige Abschied mit ein paar hundert Euro pro Rückkehrer. Begründet hat Paris die Sammelrückführungen mit dem Ziel, die Kriminalität bekämpfen zu wollen. Im Kern jedoch widerspricht diese Politik dem Prinzip der Personenfreizügigkeit in Europa. Die Europaparlamentarier kritisierten in diesem Zusammenhang auch die EU-Kommission. Man nehme mit tiefem Bedauern die verspätete und begrenzte Reaktion der Kommission zur Kenntnis. Bei aller Kritik sind sich Kommission und Parlament darin einig, dass die Integration der Roma in vielen europäischen Ländern zu wünschen übrig lässt. Die Parlamentarier fordern deshalb eine umfassende Strategie zur Eingliederung der Roma. Mit EU-Fördermillionen allein dürfte das Problem nämlich nicht zu lösen sein. Nicht das Geld ist also der Grund dafür, dass viele Roma-Hilfsprogramme scheitern. Andreas Meyer-Feist hat sich ein Beispiel vor Ort angeschaut, in Serbien. Dort sind in einen kleinen Ort Roma aus Deutschland abgeschoben worden. Es fließt Fördergeld der EU, doch die Integration hat trotzdem nicht geklappt, vor allem aus zwei Gründen. Die Rückkehrer haben sich selbst isoliert und die Behörden waren überfordert. Novi Pazar, eine Kleinstadt in Serbien. Blumenrabatten am Rathausplatz, gepflegte Straßen, ein Gymnasium, zahlreiche Sportvereine. Eine Provinzstadt, die Behaglichkeit ausstrahlt, aber nicht für alle. Auch in Novi Pazar gibt es eine Roma-Siedlung. Die findet man aber nicht so leicht. Versteckt unter der Nadelkurve eines Bergsträßchens am Ortsausgang. Ein Slum aus Bretterbuden, ohne Strom, mit nur einer Wasserpumpe. Hier leben Roma, die schon vor Jahren aus Deutschland abgeschoben wurden. Nicht nur Erwachsene, auch viele Jugendliche. Das war meine Heimat und so. Kein gutes Leben wie da hinten. Gibt's nicht Wasser zum Trinken, gibt's nicht zum Duschen. Das Leben ist hier scheiße. Schule gehen wir nicht. Das Leben ist hier chaotisch für uns. Zerbrechen viele dran. Immer wieder die gleichen Probleme. Viele sind mit notwendigen Behördengängen überfordert. Viele fühlen sich abgelehnt, auch wenn die Stadtverwaltung inzwischen einen Ombudsmann eingesetzt hat, um Vertrauen zu schaffen auf beiden Seiten. Problem, die Zeugnisse, wir sind Zigeuner. Die sagen jetzt, oh, guck mal, die Zigeuner. Da schubsen sie uns und sagen, da guck, diese Zigeuner, was sind die hier? Das ist ein großes Problem für die Kinder. Ne? Die können nichts. Die können diese Sprache jetzt nicht. Ne? Die fühlen sich als Deutscher. Hier sind die Kinder, alle Kinder, die sind abgeschoben aus Deutschland. Ohne Zukunft. Ohne Zukunft. Sie sind direkt auf die Straße angewiesen. Nicht alle Roma in Novi Pazar denken so. Nicht alle verharren im Slum am Ortsausgang. Einige sind schon in die Stadt gezogen, haben sich Arbeit verschafft, haben den Teufelskreis aus Isolation und Depression hinter sich gelassen. In der Grundschule von Novi Pazar gibt es verstärkten Serbischunterricht für Kinder, die mit ihren Eltern lange im Ausland waren. Muss ich mal auch sagen, danke Deutschland. Ich war 10 Jahre dort, ne? Hat auf meine Familie geholfen, mich auch geholfen. Jetzt profitiert er von dem, was aus den Roma-Hilfsprogrammen der EU nach Novi Pazar kommt. Von den 27 EU-Mitgliedsländern haben 12 Hilfsprogramme aufgelegt. Davon profitiert auch das EU-Anwärterland Serbien. Doch anders als die EU-Länder Rumänien, Bulgarien, Slowenien und Tschechien kann Serbien noch kein Geld aus dem regionalen Entwicklungsfonds nutzen, um Roma-Slums abzureißen und Roma beim Wohnungsbau zu unterstützen. Innerhalb der EU ist das möglich. Problem, trotz vorhandener Mittel werden viele Milliarden für die Roma-Integration aber nicht genutzt. Rudolf Sarkösi, Roma-Volksgruppenbeauftragter in Österreich, glaubt zu wissen, warum. Erst einmal dadurch, dass wir ein dunkelhäutiges Volk sind, ein Volk, das aus dem asiatischen Raum gekommen ist und alles, was einmal fremd war, wurde abgelehnt. Geld ist da, aber oft kein Interesse, das Geld auch abzurufen. Dabei gäbe es viel zu tun, jenseits der üblichen Sozialhilfe, die etwa in Serbien kaum 50 Euro im Monat ausmacht. Die Verzweiflung ist so enorm groß. Man muss darauf schauen, dass man die Menschen in die Beschäftigung hineinbringt. Denn wenn man nur am ersten oder am letzten ein Geldmittel zur Verfügung bekommt fürs Nichtstun, dann ist es einfach, auf das zu warten. Aber wenn ich mich dafür einsetzen muss, dann muss ich was tun. Sarkozys Forderung an die EU in Sachen Roma-Politik. Einen eigenen Kommissar oder Kommissarin, die die Verantwortung übernimmt. Doch auch Roma-Vertreter Sarkozy weiß, den wird es wohl nie geben. Und im Europa-Report beschäftigt uns jetzt die Krise der Demokratien in Europa. Zwei unserer Nachbarländer, Belgien und die Niederlande, haben vor 3 Monaten gewählt, haben es aber immer noch nicht geschafft, Regierungen zu bilden. Schauen wir zuerst nach Holland. Dort haben die Wähler ein Ergebnis produziert, das das Land in eine tiefe Krise gestürzt hat. Die meisten haben den rechtsliberalen Mark Rutte gewählt, aber nicht für klare Mehrheiten im Parlament gesorgt. Dort sitzen, da es keine 5% Sperrklausel gibt wie bei uns, auch sehr kleine Parteien. Insgesamt gibt es 10 Fraktionen. Rutte bemüht sich um ein Minderheitskabinett seiner Rechtsliberalen mit den Christdemokraten unter Duldung der Rechtspopulisten. Inzwischen hat sich sogar die Königin eingeschaltet. Ihre Berater sind bei den zähen Verhandlungen dabei. Aus Den Haag, Jürgen Kleikamp. Immer im Schlepptau die königlichen Gesandten, die Informateure, die Berichten der Königin. Nur das zählt. Tjenk Willing, Vizepräsident des Staatsrates, sozusagen Vizekönig, erklärt ungewöhnlich deutlich: Alles, was nicht im Bericht des Informateurs steht, das existiert nicht. Ein Tag das, ein Tag jenes, so geht's nicht. Es muss kontrollierbar sein. Genau das hat der erst 43-jährige Mark Rutte offenbar vergessen. Geert Wilders hatte wegen Misstrauens gegen die Christdemokraten die Duldungsverhandlungen platzen lassen. Nach dem Blitzabschied seines Hauptgegners, CDA-Gesundheitsminister Abraham Klink, aber wieder beigedreht. Mark Rutte hatte so nichts Eiligeres zu tun, als die sofortige Wiederaufnahme der Verhandlungen auszurufen. Politische Todsünde. Die Königin wusste nichts davon. Die Quittung gab es postwendend. Nächtliche Privataudienz im Arbeitsschloss von Beatrix. 3 Stunden lang. Hart an der Höchststrafe. Die könnte noch folgen. Tjenk Willing, als Zwischeninformateur eingesetzt, verkündete mit eigenen Worten, was ihm zweifellos die Königin selbst aufgetragen hatte. Wenn zum dritten Mal keine Übereinkunft der 3 Parteien zustande kommt, schädigt das nicht nur die Glaubwürdigkeit des Informateurs, sondern, und das noch viel wichtiger, die des künftigen Ministerpräsidenten und aller 3 Betroffenen. Das hört sich ganz anders an als die übliche königliche Diplomatie, denn das bedeutet sonnenklar: Bekommt Rutte auch beim 3. Versuch sein rechtes Kabinett nicht auf die Reihe, kann er seinen Ministerpräsidentenjob vergessen. Spürt Rutte deswegen etwa zusätzlichen Druck? Politisch war ich schon oft abgeschrieben und stehe nun als Chef der größten Partei. Die meisten Stimmen hat er bekommen und die Rechtspopulisten von Geert Wilders haben den weitaus höchsten Stimmenzuwachs erzielt. Demokratische Ergebnisse. Daran kommt in einer parlamentarischen Monarchie auch Königin Beatrix nicht vorbei. Aber sie weiß, dass ein Minderheitskabinett, geduldet von Geert Wilders, keineswegs der Lieblingswunsch ihrer Landsleute ist. Die wollen stabile Mehrheiten, haben aber eben falsch gewählt. Eigentlich hat die Königin politisch wenig bis nichts zu melden. Eine stabilere Regierung kann sie Kraftamt nicht einsetzen, aber ihre Popularität und die große Achtung ihres Volkes nutzen, um Rutte zu warnen. Wer solche Signale nicht ernst nimmt, kann seine politische Zukunft in den Schornstein schreiben, trotz Wahlsiegs. So funktioniert das in einer Demokratie mit einer beliebten Königin. Beatrix fürchtet um die Reputation ihres Landes in der EU. Außenpolitische Bedenken aber drückt der Ministerpräsident in Lauerstellung weg. Ich kenne die Situation in Dänemark. Dort funktioniert die gleiche Politik seit 8 bis 10 Jahren. In der Schweiz sitzt sogar eine vergleichbare Partei wie die von Geert Wilders in der Regierung. Die Schweiz verkehrt mit der ganzen Welt. Da kommt es Rutte gerade recht, dass beim Weltwirtschaftsforum in Davos die Schweiz just wieder zum wettbewerbsfähigsten Land der Welt ausgerufen wurde. So wird Rutte die ungeliebte Minderheitsregierung nun ordnungsgemäß installieren. Gibt's in den Koalitionsverhandlungen aber noch einen Kurzschluss, dann gibt es nur noch eine Lösung, die europäische. Das belgische Flandern schließt sich den Niederlanden an, dieselbe Sprache sprechen sie sowieso schon. Und die belgischen Wallonen schlüpfen in Luxemburg unter. Problem gelöst, gleich in 2 Ländern. Jürgen Kleikamp hat es schon angesprochen. Auch in Hollands Nachbarland Belgien wird seit 3 Monaten um eine handlungsfähige Regierung gerungen. Dort konnte sich der Chef der französischsprachigen Sozialisten nicht einigen mit dem flämischen Wahlsieger. Hochrangige Politiker befürchten ein Auseinanderbrechen des Staates. Doch auch hier hat sich, genau wie in Holland, der Monarch eingeschaltet. König Albert II. Hat vor einer Woche Vermittler ernannt, die nun da helfen sollen, wo die Politik nicht weiterkommt. Katrin Brandt über die Hängepartie in Belgien. 3 Monate ist es her, da hatte Belgien 2 Sieger. Die N-VA gewinnt vandaag de verkiezingen. Die N-VA habe heute die Wahlen gewonnen, so feierte sich Bart de Wever, der Chef der bislang unbedeutenden neuen flämischen Allianz. Elio Di Rupo, Vorsitzender der frankophonen Sozialisten, hatte eine ähnliche Botschaft. Ce soir. Heute Abend werden nach 20 Jahren die Sozialisten wieder zur ersten politischen Familie Belgiens. Im Vielparteienstaat Belgien hatten sich die Wähler eindeutig wie selten ausgedrückt. Im Norden, im niederländisch sprechenden Flandern, siegte mit der N-VA eine sehr rechte Partei. Im Süden, in der französischsprachigen Wallonie, mit den Sozialisten eine sehr linke. Die Rechten im Norden wollen Belgien langfristig zerschlagen, die Sozialisten im Süden den Nationalstaat stärken. Die Rechten wollen den Sozialstaat abbauen, die Sozialisten ihn sichern. Die einen sind mit 27 Sitzen im Parlament vertreten, die anderen mit 26. Keine Fraktion kann allein regieren, doch weitere Partner werden gebraucht. Folglich war von Beginn an klar, dass vor September nicht mit einer Regierung zu rechnen sein würde. Doch inzwischen fragt sich mancher, ob es überhaupt je eine geben wird. Voriges Wochenende warf der Sozialist Elio Di Rupo hin. Si le mot confiance. Wenn das Wort Vertrauen bedeutet, dass man einseitig akzeptieren muss, was bestimmte andere wollen, dann betreten wir das Feld des Unmöglichen, meinte der sichtlich erschöpfte Sozialist. Im Auftrag des Königs hatte er wochenlang versucht, mit insgesamt 7 Parteien die Grundlage für eine Regierung zu bauen, und er hatte es geschafft, große Brocken aus dem Weg zu räumen. Selbst der jahrealte Streit um das Brüsseler Wahlgebiet schien gelöst. Doch in der Frage, ob Brüssel selbst künftig mehr Geld erhalten soll, stellte sich der flämische Nationalist De Wever quer. Kein Extrageld ohne eine grundlegende Reform des belgischen Finanzausgleichs. Als je niet aan de bloedsomloop raakt, dan blijf je leven in een land waar we de hoogste belastingen van Europa betalen en toch de hoogste schuld hebben. Wenn wir nicht an den Blutkreislauf gehen, bleiben wir in einem Land, das die höchsten Steuern in Europa zahlt und gleichzeitig die höchsten Schulden hat, so De Wever. Er will, dass die belgischen Teilstaaten finanziell die Verantwortung für sich übernehmen. Anders formuliert, das reiche Flandern will sein Geld allein für sich ausgeben. Das macht die Politiker aus der Wallonie und Brüssel richtig fuchsig. Die französischsprachigen können nicht um jeden Preis einen Kompromiss akzeptieren. Es kann nicht sein, dass wir der radikalen Reform Belgiens zustimmen und dann hören müssen, leider werden wir euch gleichzeitig verarmen lassen. So die Sozialistin Lorette Onkelings, die nun öffentlich über das Ende Belgiens nachdenkt. König Albert II. Hat inzwischen neue Verhandler eingesetzt, die die Gemüter beruhigen sollen. Eins steht fest, Neuwahlen sind diesmal kein Ausweg. Würden die Belgier heute erneut zur Wahl aufgefordert, würden sie ihre Entscheidung vom Juni nicht korrigieren. Im Gegenteil, die Wahlsieger bekämen sogar noch mehr Stimmen als damals, heißt es in aktuellen Umfragen. Und nach wie vor wünschen sich die meisten, auch in Flandern, dass der französisch sprechende Sozialist Di Rupo Ministerpräsident wird. Katrin Brandt berichtete. Nächste Woche besucht Papst Benedikt XVI. Zum ersten Mal Großbritannien. 4 Tage ist er in England und Schottland zu Gast, als Staatsgast der britischen Regierung. Die Briten sind aber nicht sonderlich begeistert. Die Stimmung ist eher kühl und desinteressiert. Zwar versuchen die Medien mit Schlagzeilen für Aufmerksamkeit zu sorgen, die Stimmung in der Bevölkerung bringt aber selbst die jahrhundertealte Fehde zwischen Katholiken und Anglikanern nicht mehr zum Kochen. Die Kirchen haben sich inzwischen angenähert. Eine besondere Verbindung zum Papst fühlen die meisten Briten nicht. Aber es gibt sie natürlich, die katholischen Spuren, auch im traditionell protestantischen Schottland. Sebastian Hesse. Sonntagmorgen in der St. Mary's Chapel im früheren Blair's College vor den Toren von Aberdeen. So mancher Kirchgänger war vor 28 Jahren dabei, als Papst Johannes Paul II. In Glasgow eine Messe las. Yes, we were at Bella Houston with Pope John Paul. It was the most moving and thousands of us. Das war sehr bewegend im Bella Houston Park. Wir waren zu Tausenden und haben uns die Herzen aus den Leibern gesungen. Diese Erinnerungen und die Schäferidylle rund um die St. Mary's Chapel können jedoch nicht über die Spannungen zwischen den Konfessionen hinwegtäuschen, denn während in England die anglikanische Kirche recht friedlich mit den Katholiken koexistiert, sind die jahrhundertealten Rivalitäten zwischen Katholiken und Protestanten in Schottland noch gegenwärtig, erzählt der Pfarrer von St. Mary's, Bill Anderson, vor allem in der Arbeiterstadt Glasgow mit ihren vielen irischen Einwanderern. In Glasgow in particular, there is still a kind of unspoken. Dort gibt es immer noch die konfessionellen Spannungen wie im Nordirland-Konflikt. Daher wird es in Glasgow auch weniger Antipapst-Proteste von Atheisten geben, so wie in London, sondern eher Missfallen seitens irisch-schottischer Protestanten. Der Bischof von Aberdeen, Peter Moran, erzählt, dass sich diese Rivalität traditionell im Sport spiegelt. People in Germany would know about Glasgow Rangers and probably Glasgow Celtic. Glasgow Rangers have always had Protestants. In Deutschland sind ja auch die Glasgow Rangers und Celtic Glasgow bekannt. Die Rangers sind die Mannschaft der Protestanten, Celtic ist der katholische Club. Bischof Moran ist zwar froh, derlei Spannungen in seiner Diözese nicht zu haben, aber von den Gläubigenzahlen in den Ballungsräumen von Glasgow und Edinburgh kann er nur träumen. Die Verteilung des Katholizismus in Schottland ist ausgesprochen unausgewogen. In den extremen Hochburgen gibt es bis zu 30% Katholiken. Hier in Aberdeen waren es bis vor kurzem nur 2-3%. Das hat sich jedoch geändert durch den massiven Zuwachs polnischer Einwanderer, die auch im schottischen Norden den Katholikenanteil nahezu verdoppelt haben. We've been hoping that Polish migrants would be ready to become part of our own community, and in the smaller towns this has happened. Wir hatten gehofft, dass sich die polnischen Gläubigen nahtlos einfügen würden. In den kleineren Gemeinden hat das auch funktioniert, aber in Aberdeen oder auch in Inverness klappte das nicht. Bischof Moran hat daher wiederholt Geistliche aus Polen für seine Diözese angeworben. Das war eine Reportage von Sebastian Hesse. Der Papst besucht ab Donnerstag Großbritannien und wird auch die Queen treffen. Damit sind wir am Ende des heutigen Europa-Reports. Am Mikrofon war Christina Teuthorn.